Piloten, Ärzte und Wissenschaftler berichten die Wahrheit über Chemtrails. Schmiedet ein globaler Geheimbund in diesem Moment den Plan, die Herrschaft über die Welt zu übernehmen? Diese Welt ist eine Welt der Freimaurer und Illuminaten. Sie bilden den inneren Zirkel, die Spitze der Pyramide. Sie verfügen über geheimes Wissen und regieren die Welt, verbergen aber ihren Besitz und ihre Macht. Die große Verschwörung. Warum so viele Menschen an Chemtrails, die geheime Macht der Illuminaten und die Ermordung Jörg Haiders glauben. Eine Recherche in 9 Begegnungen. Von Günther Keindelsdorfer. Ja, wir sind hier im Studio vom Klarsehen. Hier werden die Aufnahmen für den YouTube-Channel gemacht. Ist auch gleichzeitig ein Redaktionsraum und ein Widerstandsbüro. Begegnung 1. Klaus Schreiner oder Alle Macht den Bloggern. Ja, und ich werde die Greenbox da hinten noch ein bisschen ausrichten, damit wir eben dann ein schönes Bild als Hintergrund im Studio einblenden können. Eine Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Sacken. Hier hat der Widerstandsaktivist Klaus Schreiner ein Fernsehstudio eingerichtet. Von hier aus geht Klarsehen online. Ein Internetkanal, der die Botschaften Schreiners und seiner Freunde in die Welt hinaustragen soll. Ja, Barbara, hilfst du mir, den Scheinwerfer einzupositionieren? Und das Mikrofon müssten wir auch noch in die richtige Position bringen. Klaus Schreiner sieht sich selbst als politischen Aktivisten, keinesfalls als Verschwörungstheoretiker. Das Wort Verschwörungstheorie sei eine semantische Waffe, sagt er, von der CIA in die Welt gesetzt, um Kritiker mundtot zu machen. The Conspiracy Theory. The Conspiracy Theory. Klaus Schreiner ist davon überzeugt, dass verbrecherische Netzwerke in Politik und Großindustrie unser Leben bis in die kleinsten Verästelungen hinein bestimmen oder das zumindest versuchen. Schreiner versteht sich als Friedens- und Umweltaktivist. Er organisiert sogenannte Friedensmahnwachen in Innsbruck, auf denen gegen die, wie es heißt, kriegstreiberische Politik der NATO gegen das putinsche Russland mobil gemacht wird. Politisch hat Schreiner eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Früher war ich in der Gewerkschaft, also relativ rot. Dann später bin ich grün geworden, aber aufgrund dessen, weil die Grünen uns in Tirol verkauft haben, bin ich bei den Grünen wieder ausgestiegen. Sonst bin ich kritischer Mensch, ich bin eher links wie rechts, aber ich bin dafür, dass man nicht solche Teilungen macht in der Gesellschaft, sondern dass wir alle zusammengehen, aufgrund Fakten und Argumenten diskutieren friedlich und zu Lösungen finden. Klaus Schreiner geht es um nichts Geringeres als die Rettung der Welt. Um mir zu beweisen, wie intensiv er sich mit den brennenden Fragen der Zeit auseinandersetzt, hat er an die 100 Bücher auf dem Fußboden seines Widerstandsbüros aufgestellt, Bücher, die er alle gelesen hat. Mein Blick fällt auf Titel von Naomi Klein, Noam Chomsky, Christian Felber, Armin Thurnherr, Klaus-Werner Lobo und Daniele Ganser. Das Schwarzbuch USA des Standard-Redakteurs Erik Frey steht da ebenso wie der eine oder andere Titel aus dem rechtsextremen Kopp-Verlag. Dahinter hat Klaus Schreiner einige Schautafeln positioniert, die in penibel ausgearbeiteten Diagrammen zeigen, wie die Macht auf unserem Planeten verteilt sei. Auf der Welt sind die Mächtigen meistens in den Finanzkonzernen zu suchen. Ob das jetzt die Wall Street Bank ist oder ob das die Schattenbanken sind. Die Schattenbanken sind Hedgefonds oder andere Vermögensfonds, die was sehr viel Kapital haben und das in der Wirtschaft anlegen. Wenn man zum Beispiel die 4 größten Schattenbanken von Amerika anschaut, das ist BlackRock, das ist Fidelity, State Street und Vanguard, die haben allein 20 Billionen Dollar zur Verfügung. Die anderen großen Player, das sind halt in anderen Industrien. Es gibt in Amerika, aber auch in allen europäischen Ländern militärische, industrielle, parlamentarische Medienkomplexe. Von denen geht recht viel Macht aus, aber auch von der Pharmaindustrie oder Lebensmittelindustrien, also von den großen Konzernen, geht die größte Macht aus. Dass die Big Player der Weltökonomie eine Menge Macht auf sich vereinen, ich werde Klaus Schreiner da sicher nicht widersprechen. Wo der Mann recht hat, hat er recht. In Schreiners Sicht der Dinge ist es freilich so, dass eine Gruppe von ein paar hundert Mächtigen die Geschicke der Menschheit in der Hand hat und das skrupellos für sich ausnützt. Diese Mächtigen halten sich Parlamente und Regierungen, meint er, sie brechen Kriege und Wirtschaftskrisen vom Zaun und manipulieren die Medien. The conspiracy theory. The conspiracy theory. Die wichtigsten Werkzeuge der planetaren Machthaber sind in Schreiners Augen Pentagon, Weißes Haus, NATO, EU, diverse Geheimdienste und die sogenannten Bilderberger. Die Bilderberger gehören zu den liebsten Feindbildern von Verschwörungstheoretikern. Es handelt sich um eine informelle Gruppe von einflussreichen Menschen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien, die sich einmal im Jahr zum Netzwerken und Diskutieren treffen. Ganz harmlos, sagen die Bilderberger. 2015 fand die Jahreskonferenz dieser Gruppe in einem Luxushotel in der Tiroler Marktgemeinde Telfs statt. Klaus Schreiner hat die Proteste dagegen organisiert. Die Bilderberger sind auch seit Anfang von der CIA finanziert. Die Bilderberger sind eine transatlantische Lobby. Die versuchen, geostrategische und geoökonomische Projekte voranzutreiben. Und die versuchen eben mit diesen Bilderberger Meetings Europa auf US-Kurs zu halten. Auch prominente Österreicher haben immer wieder an Bilderberger Treffen teilgenommen. Der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky, der Verleger Oskar Bronner und der Banker Rudolf Scholten zum Beispiel. Klaus Schreiner steht aber nicht nur den Bilderbergern, sondern auch der Schulmedizin mit größter Skepsis gegenüber. Pharmaindustrie und Schulmedizin, sie sind für ihn untrennbarer Bestandteil des großen planetaren Machtnetzwerks. Natürlich gibt es auch in der Medizin enormen Einfluss seitens der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie verdient vor allem mit Krankheiten das Geld, also nicht mit Gesundheit, mit Krankheiten, die im Interesse, dass sehr viele Leute krank sind. Und ja, die Pharmaindustrie nimmt nicht nur auf die Ärztekammer Einfluss, sie nimmt auch auf das Studium von den Ärzten Einfluss und dann im Ärzteleben nimmt sie dann auch Einfluss, damit eben die Produkte der Pharma verkauft werden. Klaus Schreiner ist ein sogenannter Impfkritiker. Das hat mit seinem grundsätzlichen Misstrauen der Schulmedizin und der Pharmaindustrie gegenüber zu tun. Für mich würden wir nicht mehr impfen lassen. Muss ich denn sagen? Also ich würde darauf verzichten und eher das Risiko eingehen, dass ich was anderes bekomme. Ich habe mir ein bisschen eingelesen und eben die Impfschäden, die sind schon recht hoch, was da verbreitet werden. Das ist ein bisschen unnötig und dass da viel jetzt Krankheiten vermindert werden, das kann sein, wird vielleicht auch so sein, aber ich würde sagen, ich würde das Risiko eingehen und ich würde auf Impfungen verzichten. Verstehe ich Klaus Schreiner da richtig, er würde lieber an Diphtherie oder Kinderlähmung erkranken, als sich impfen zu lassen? Ich für mich persönlich ja. Muss jeder selber die Entscheidung treffen, aber eben ich für mich würde sagen, na, ich verzichte auf Impfungen, ich gehe das Risiko ein, dass ich Diphtherie oder Polio oder eine andere Krankheit bekomme. Politikwissenschaftlich gesprochen kann man Klaus Schreiner der sogenannten Querfront zurechnen. Querfront bedeutet, Linksradikale und Rechtsradikale machen gemeinsame Sache, vereint im Kampf gegen den westlichen Liberalismus. Querfront bedeutet, man ist antiliberal und antiwestlich, manchmal auch antisemitisch. Klaus Schreiner weiß das von sich. Mit Antisemitismus habe das, was er denkt, nichts zu tun. Die Shoah, den Holocaust, bewertet er, ungeachtet der Erkenntnisse der kritischen Zeitgeschichtsforschung, so. Er hat stattgefunden und war einfach wild, der Holocaust, und er hat eben aufgezeigt, wie unmenschlich wir sind. Natürlich sind nicht nur Israelis oder Juden umgekommen, sondern auch Systemgegner sind umgekommen. Also sind genauso. Ob die Zahlen stimmen oder nicht, das weiß ich nicht, weil ich glaube, es hat eine Geschichtsrevidierung gegeben. Früher waren es, glaube ich, 8 Millionen und jetzt sind sie bei 1 Million. Was sind sie jetzt? Bei 1 Million, glaube ich, ankommen. Aber wie weit das stimmt, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber das hört man so. Begegnung 2. Barbara Simic oder Alles über Chemtrails. Also ich bin in Tirol geboren, ich bin jetzt 30 Jahre alt und habe, um es zu sagen, am 3. Oktober Geburtstag. Ich bin total stolz auf den Tag, weil das ist der Tag der Deutschen Einheit. Also einfach, wo Europa beschlossen hat, nicht mehr Krieg zu führen. Und ich war, seit ich denken kann, immer stolz auf mein Geburtsdatum. Barbara Simic treffe ich ebenfalls in Innsbruck. Die studierte Chemikerin macht einen sympathischen Eindruck, auch wenn ich nicht so recht verstehe, warum man als österreichische Staatsbürgerin stolz darauf ist, am Tag der Deutschen Einheit Geburtstag zu haben. Aber sei's drum. Barbara Simic sieht die Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ich glaube, dass es geheime Drahtzieher gibt, die was die Macht haben, wobei die Drahtzieher ziemlich abstrakt sein können. Zum einen ist Geld der Drahtzieher. Geld regiert die Welt, Geld macht gefügig, Geld schmiert und so weiter und so fort. Das besondere Interesse Barbara Simics gehört den sogenannten Chemtrails, einer der am weitesten verbreiteten Verschwörungstheorien. Chemtrail-Gläubige gehen davon aus, dass ein Gutteil der Kondensstreifen, die Flugzeuge am Himmel produzieren, von den globalen Eliten mit Giftstoffen versetzt worden sind. Wozu diese Giftstoffe dienen, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Um unsere Gedanken zu manipulieren, meinen die einen. Um uns zu vergiften, meinen die anderen. Um geheime Climate-Engineering-Programme durchzuziehen, meint Barbara Simic. Das war 2013, da bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit der Theorie so quasi. Ich habe am Anfang gedacht, dass das ein totaler Blödsinn ist. Ich meine, wieso sollte man Chemikalien quasi in der Atmosphäre verteilen? Es war noch zu der Zeit, wo man allgemein noch wenig davon gewusst hat. Deswegen war natürlich für mich als Wissenschaftler gleich nachhand die Idee, das versuche ich jetzt zu untersuchen bzw. zu analysieren. Am Himmel passiert etwas Neues, Ungewöhnliches. Das sind chemische Spuren. Barbara Simic wollte der Sache wissenschaftlich auf den Grund gehen. Wenn die globalen Eliten tatsächlich Chemtrails ausbringen, so dachte sie, müssten sich Spuren davon zum Beispiel auf dem Stubaier Gletscher finden. Gesagt, getan. Die studierte Chemikerin sammelte Schneeproben am Stubaier Gletscher und ließ sie in einem Labor analysieren. In den Schneeproben sind dann Stoffe aufgetaucht, die was für mich ziemlich überraschend waren, weil ich bin bis dato davon ausgegangen, dass Schnee und Regen, vor allem Schnee, mehr oder weniger nur aus Wasser besteht. Vielleicht eventuell aus ein paar Kohlenstoffpartikel, aber das war's. Und ich habe in den Schneeproben aber doch einige Metalle gefunden, darunter halt auch Barium, Strontium und relativ viel Aluminium, Silizium und Eisen. Und es war so viel, dass es quasi anderen Wissenschaftlern, denen die Ergebnisse gezeigt habe, sie überrascht waren. Heute ist Barbara Simic wie hunderttausende andere davon überzeugt, dass es sie gibt, die große Chemtrail-Verschwörung. Die Tirolerin vermutet militärische Hintergründe. Es hat schon viele Projekte gegeben, wie Projekt Popeye, Projekt Cumulus, Projekt Icarus, vom Militär aus, wo man in der Atmosphäre eingegriffen hat, beziehungsweise im Wetter, um dort Modifikationen zu machen. Begegnung 3. Johannes Fischler oder die Stimme der Kritik. Ja, man kann Verschwörungstheorien auch ein wenig als Religionsersatz sehen. Der Publizist Johannes Fischler hat sich als Esoterikkritiker einen Namen gemacht. Denn vielleicht ist es so, ja, vielleicht stehen wir mittlerweile einem viel zu aufgeklärten, einem zu entmystifizierten Kosmos gegenüber. Chesterton hatte diesen Spruch geprägt: Wenn die Leute nicht mehr an Gott glauben, so sagte er, dann glauben sie nicht an nichts, sondern eben an alles Mögliche oder besser an alles Unmögliche. Also vielleicht brauchen wir einen Big Brother da draußen, einen Strippenzieher irgendwie im Hintergrund, und der kann natürlich auch diabolisch konnotiert sein, also hier die Verschwörungstheorie gewissermaßen als Gottesersatz. Verschwörungstheoretiker halten es weniger mit göttlichen als vielmehr mit teuflischen Mächten. Das Teuflische, so Johannes Fischler, ist überall im Leben eines Verschwörungstheoretikers. Ob er nun an die Ermordung Jörg Haiders glaubt oder an ein weltumspannendes Komplott der Illuminaten. Dass er sich vor den alltäglichsten Dingen fürchten kann, gibt seinem Leben den gewissen Kick. Da gibt's Chemtrails am Himmel, Freimaurersymbole auf Geldscheinen, auf Zigarettenschachteln, Radarmanipulationswellen zur Gedankenkontrolle. All das begleitet den Verschwörungstheoretiker auf Schritt und Tritt. Das sind allgegenwärtige Dämonen und das führt ganz klar zu einer Resakralisierung des Alltags. Der Alltag wird wieder mit einer mystischen Dimension versehen, er wird irgendwie bedeutungsgeladen, ein magisches Prickeln entwickelt sich, alles wird irgendwie abenteuerlich, überall lauern obskure, böse Mächte und Kräfte, ich muss ständig auf der Hut sein, und dieser Unsinn bringt abermals wieder Sinn ins Leben. Da die bösen Bilderberger, hier unser Held, so ungefähr wie in Herr der Ringe. Esoterik und der Hang zu Verschwörungstheorien, sie gehen oft Hand in Hand. Jeder kann sich das selbst einmal anschauen. Man braucht nur Seiten über autarkes Leben besuchen. Im Internet gibt es ja unzählige davon. Da herrscht zunächst mal diese Vorstellung, man möchte sich unabhängig machen von jedweder industrieller Fertigung. Das ist zunächst mal sehr legitim, auch sehr romantisch angehaucht, aber ehe man sich's versieht, wenn man dann ein bisschen weiterklickt, landet man schnell bei dieser Freeman-Bewegung, also bei Menschen, die wirklich die Existenz des Staates leugnen, die zwar keine Steuern zahlen wollen, aber nicht dafür zurückschrecken, öffentliche Straßen zu benutzen. Dann geht schnell hinein über Seminarangebote und Vorträge über alternative Medizin. Man will sich ja von der bösen Pharmaindustrie unabhängig machen. Schnell landet man auch im Lager der sogenannten Impfgegner. Dann gibt es auch Vorträge dort über freie Energie. Es werden Energiemaschinen diskutiert von diesem sagenumwobenen Nikola Tesla. Also alles, was da reinfällt in diesen Bereich Apparate-Esoterik. All das sei Geheimwissen, das uns von bösen Machthabern vorenthalten wird. Und besonders verschwörungsaffine Vereine haben oftmals im Angebot Vorträge über Lichtnahrung. Also der Mensch könnte rein von Luft und Licht leben. Alles andere sei uns von oben her indoktriniert worden. Wir seien Sklaven einer Desinformationspolitik. Das Thema Gesundheit liegt Esoterikern und Verschwörungstheoretikern besonders am Herzen. Das war schon im Mittelalter so, als der Mythos von den brunnenvergiftenden Juden, die angeblich Pestepidemien hervorriefen, grassierte. Heute kursieren andere Mythen. Eine fatale Verbindung von Esoterik, Verschwörungstheorie und rechtem Gedankengut, die finden wir in dieser germanischen neuen Medizin von Rüker Gerd Hammer. Er behauptet, jeder Erkrankung, auch dem Krebs, läge nur ein psychischer, ein innerer Konflikt zugrunde, also wer diesen Konflikt löst, der wird gesund. Wir wüssten das aber nicht, weil die böse jüdische Schulmedizin dieses Wissen unterdrückt und die Chemotherapie ist nur eine Erfindung dieser jüdischen Schulmedizin, dazu da, um uns Nichtjuden auszurotten. Noch dazu würden über die Chemotherapie Chips eingepflanzt und so weiter, also die Verschwörungstheorie stützt die abstruse esoterische Theorie. Und man kennt ja noch diesen Fall Olivia, wo damals Eltern mit dem eigenen krebskranken Kind dann geflohen sind, um es vor der bösen Chemotherapie zu bewahren. Hier haben wir einen Guru, wir haben ein Weltbild und eine Gefolgschaft, die diesem Guru ohne Rücksicht auf Verluste die Treue hält. Also die Verschwörungstheorie führt hinein ins Kultische, ins Sektische. Begegnung 4. Stefanie Witschier oder die Freiheit. Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Witschier. Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Werther, Westfalen und ich bin Ex-Verschwörungsideologin. Auf Skype lerne ich eine junge Frau kennen, die es vorzieht, ausschließlich akustisch mit mir zu kommunizieren. Die Skype-Kamera auf ihrem PC hat Stefanie Witschier abgedeckt. Sie wird ihre Gründe dafür haben. Also das erste Mal bin ich mit Verschwörungsideologien in Kontakt gekommen. Das war, da habe ich mir zusammen mit meinem Mann eine 9/11-Doku im Fernsehen angesehen, wo dann einige Ungereimtheiten aufgezählt wurden. Und das hat mich dann neugierig gemacht und dann bin ich am Computer gegangen und dann habe ich einfach mal 9/11-Verschwörung in Google eingegeben und da kam ich auch schon sofort auf alle möglichen Seiten. 9/11 ist die Mutter aller heutigen Verschwörungstheorien. Sämtliche Verschwörungstheoretiker, die ich getroffen habe, gehen auf selbstverständliche Weise davon aus, dass die Amerikaner das World Trade Center entweder selbst in die Luft gesprengt haben oder dass es der Mossad war oder dass sich die amerikanischen Dienste arabischer Terroristen bedient haben, um den Krieg gegen den Terror entfesseln zu können. Und Stefanie Witschier, die Ex-Verschwörungstheoretikerin, wie sieht sie die Sache heute? Also 9/11 sehe ich heute so, dass vielleicht die USA etwas davon gewusst hat, dass ein Anschlag geplant ist, aber die restlichen Theorien, also Ideologien, die es dazu gibt, also zu 9/11, die glaube ich heute nicht mehr, wie zum Beispiel, dass die Illuminaten oder die NWO das alles geplant haben, dass es gar keine Flugzeuge in Wirklichkeit gegeben hat, dass dies alles Hologramme gewesen sind, dass die Türme gesprengt wurden angeblich, also daran glaube ich heute nicht mehr. 9/11 sei der Anfang gewesen. 9/11 habe sie angefixt, erinnert sich Stefanie Witschier. Ab 2010 hat sie sich dann immer tiefer in die Welt der Verschwörungsmythen verstrickt. Dadurch, dass ich mich dann immer mehr im Internet da auf diesen Seiten bewegt habe, kam ich eigentlich von einer Ideologie zur nächsten Ideologie. Das nächste war dann Chemtrails. Dann kam ich von Chemtrails zu Haab, weil das auch damit zusammenhängt. Dann wird dann geredet, dass Haab angeblich eine Wettermaschine sei oder eine Mind-Control-Maschine ist. Man kommt dann halt von jeder Seite immer wieder weiter auf eine nächste Ideologie, weil das alles irgendwie zusammenhängt. Ein spleeniges Hobby, könnte man denken. Aber es war schlimmer, erinnert sich Stefanie Witschier. Denn da gab es auch noch die Angst. Wenn mir zu viele Streifen am Himmel gewesen sind, dann bin ich nicht mehr rausgegangen. Also bin ich komplett in der Wohnung geblieben, weil ich Angst hatte, ich werde zu viel vergiftet. Also wollte ich gar nicht mehr rausgehen. Ich hatte auch Angst, bestimmte Sachen zu essen. Also es durfte zum Beispiel in Lebensmitteln kein Aspartam drin sein, kein Glutamat, kein Fluorid, kein Hefeextrakt. Ich glaube ja alles, dass es auch geringe Mengen, dass das alles giftig ist, was das Zeug enthält. Also habe ich das gar nicht mehr gegessen. Je mehr ich mich mit den Verschwörungsideologien beschäftigt habe und je mehr ich da erfahren habe, also was für schreckliche Sachen die Illuminaten, die NWO-Elite mit uns alles macht, habe ich immer mehr Angst bekommen. Irgendwann war ich sogar an einem Punkt, wenn ich da meinen Mann nicht gehabt hätte, dann wäre ich heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr hier. Man bekommt so groß Angst, wenn man sich immer mehr damit beschäftigt und darüber nachdenkt, dass, also bei mir hat das sogar bis zu Selbstmordgedanken geführt. Auf jeden Fall halte ich Verschwörungsideologien für gefährlich. Vor allem, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal wieder die Chemtrail-Ideologie ansieht, da gibt es Eltern, die mit ihren Kindern, also die ihren Kindern MMS-Einläufe geben. MMS-Einläufe sind Einläufe mit Chlorbleiche. Und die machen das halt mit denen, um die angeblichen Chemtrail-Gifte, die mit den Flugzeugen versprüht werden, aus den Kindern wieder rauszubekommen. Ich halte die schon sehr für gefährlich. Große Teile der Verschwörungstheoretiker-Szene seien rechtsradikal. Davon ist Stefanie Witschier überzeugt. Auch wenn die meisten sogenannten Truther von sich behaupten, sie seien weder links noch rechts. Auf das Russland Wladimir Putins allerdings fahren fast alle ab. Warum Verschwörungsideologen alle so auf Putin und Russland stehen, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das wird da auch in der Szene weiß ich nicht, das wird irgendwie hochgepusht. Russland und Putin sind einfach die Guten, wahrscheinlich, weil die auch gegen die USA sind oder so. Ich weiß nicht, ob das so damit was zu tun hat. Halt einfach, weil die Gegner von den USA sind und deswegen werden sie nur hochgepusht, denke ich mir mal. Begegnung 5. Michael Butter oder die Wiederverzauberung der Welt? Also ich glaube, der Eindruck, dass Verschwörungstheorien so unfassbar zugenommen haben in den letzten paar Jahren, den man gerne am Internet festmacht, weil das einfach die Sichtbarkeit erhöht hat, ist, glaube ich, nicht ganz zutreffend. Michael Butter, Amerikanistikprofessor an der Universität Tübingen, ist Initiator eines internationalen Forschungsnetzwerks zum Thema Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien waren im 18., 19. und im frühen 20. Jahrhundert viel verbreiteter noch, als sie es heute sind. Mit dem Unterschied einfach, dass es damals normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben. Sie wurden deshalb nicht als Problem empfunden. So pointiert gesagt, früher hat man sich um Verschwörungen gesorgt. Wir sorgen uns seit den 1950er, 60er Jahren um Verschwörungstheorien. Damals sind die an den Rand der Gesellschaft gewandert und sind dadurch auch erstmal aus dem Blickfeld der Mainstream-Gesellschaft verschwunden, haben sich also in Subkulturen angesammelt. Und das ist natürlich eine Sichtbarkeitssache, denn wer in den 70er Jahren beweisen wollte, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat, der hat es eigentlich kaum geschafft, in die Öffentlichkeit zu kommen. Durch das Internet hat sich das vollkommen verändert. Und von daher ist das, was wir gerade so als die virale Verbreitung von Verschwörungstheorien wahrnehmen, vor allem erstmal eine Erhöhung der Sichtbarkeit. Die waren nie weg und die sind jetzt einfach nur wieder überdeutlich präsent im alltäglichen Diskurs. Allerdings sind sie durch diese Präsenz auch eben doch wieder häufiger geworden, weil sie eben diese Bedeutungsangebote, die sie machen, für mehr Leute verfügbar sind. Michael Butter sieht das Thema auch aus historischer Perspektive. Die ersten Verschwörungstheorien im modernen Sinn, meint er, seien im 18. Jahrhundert entstanden. Also die Entzauberung der Welt in der Aufklärung, wenn wir das mal so nennen wollen, hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung und die Prominenz von Verschwörungstheorien gehabt. Denn was ja letztendlich passiert in der Aufklärung ist, dass der Glaube an einen göttlichen Heil- und Schöpfungsplan radikal in Frage gestellt wird und für ganz viele Leute danach gar nicht mehr möglich ist. Das heißt, vorher war es so, bei allem, was passiert ist, selbst wenn man den Sinn nicht erkannt hat als Individuum, konnte man sich immer noch sagen, das ist Teil des großen göttlichen Plans. Die Aufklärung glaubt dann eben immer weniger an einen Gott, der wirklich so lenkend in die Geschichte eingreift und der alles bis ins kleinste Detail vorausgeplant hat. Die Alternative wäre dann, Chaos zu akzeptieren, Kontingenz, Zufall zu akzeptieren oder eben, so wie das die modernen Sozialwissenschaften tun, systemische Effekte, Strukturen zu betonen. So weit ist man aber noch nicht im 18. Jahrhundert und Verschwörungstheorien sind im Grunde ein Weg raus aus dem Dilemma, denn in gewisser Weise treten jetzt die Verschwörer an die Stelle Gottes. Das erlaubt es nämlich, dieses Narrativ vom göttlichen Heil- und Schöpfungsplan zu säkularisieren, dabei aber seine Struktur beizubehalten. Es ist weiterhin alles geplant, es ist weiterhin kein Zufall am Werk, es ist weiterhin kein Chaos, das herrscht, sondern statt Gott ziehen jetzt einfach die Verschwörer die Strippen. Man könnte schon sagen, dass Verschwörungstheorien irgendwo an einer Wiederverzauberung der Welt mitwirken, einfach indem sie die Welt bedeutungsvoll machen. Denn das ist ja gerade das, was Verschwörungstheorien auch so reizvoll macht für diejenigen, die an sie glauben, dass die Welt auf einmal Sinn ergibt, dass da auf einmal Verbindungen sind, von denen man vorher nicht mal zu träumen wagte, die einem jetzt auf einmal ganz klar und logisch und offensichtlich erscheinen. Und von daher wird die Welt durch Verschwörungstheorien in ganz, ganz starker Manier bedeutungsvoll gemacht. Begegnung 6. Eva Horn oder die Superverschwörung gibt es nicht. 1903 erschien, zunächst in russischer Sprache, eine der einflussreichsten Hetzschriften des 20. Jahrhunderts. Die Protokolle der Weisen von Zion, eine Fälschung. Die Schrift gibt vor, das authentische Protokoll eines Geheimtreffens der jüdischen Weltregierung im Jahr 1897 zu sein. Eva Horn, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Wien, hat sich intensiv mit diesem Text und anderen Verschwörungsmythen auseinandergesetzt. Die Protokolle der Weisen von Zion waren deshalb so erfolgreich, weil sie mit einem ganz einfachen Grundschema von Verschwörungstheorien arbeiten, nämlich Gruppen zu benennen, die schuldig sind. In den Protokollen sind das die Juden und die Freimaurer, die oft vergessen werden. Es geht also darum, bestimmte Gruppen zu haben, die man als globale Strippenzieher identifizieren kann und die sozusagen alle Ereignisse, die stattfinden auf der gesamten Welt, manipulieren. Das ist ein verschwörungstheoretisches Grundschema. Ich würde aber sagen, es ist ein bisschen altmodisch. Altmodisch ist in Eva Horns Augen vor allem die Vorstellung, ein kleines Grüppchen Mächtiger würde die Welt im Geheimen regieren. Einige wenige ziehen die Fäden, alle anderen folgen. Das sei ein Herrschaftskonzept des 17. oder 18. Jahrhunderts, meint Eva Horn. Nicht mehr wirklich tauglich für die moderne Welt. Die Illuminaten sind eine geheime Eliteverbindung, die als allmächtig und allwissend gilt und angeblich im Mittelpunkt von bedeutenden weltweiten Ereignissen aktiv ist. Theoretiker glauben, dass die Gruppe sich in die einflussreichsten Positionen der Welt eingeschleust hat. Ihre Mitglieder seien etabliert in den obersten Etagen vom Bankwesen über Regierung bis hin zum Musik- und Filmbusiness. Mit der Erfindung des Internets hat wiederum eine andere Form von Verschwörungstheorie die Vorherrschaft erlangt. Die multipolare Welt von heute ist eine grundsätzlich andere als die Welt von 1903 oder auch die von 1953, meint Eva Horn. Es ist, um es auf den Punkt zu bringen, das totale Chaos. Es ist die totale Unordnung. Und das hat nicht so sehr damit zu tun, dass ich glaube, jemand scheint X zu sein, ist aber in Wirklichkeit Y oder es gibt eine In-Group, die alles steuert, sondern es hat damit zu tun, dass jeder eigentlich alles behaupten kann und es fast unmöglich geworden ist, in irgendeiner Weise noch Fact-Checking zu betreiben oder diese Behauptungen an der Wirklichkeit zu messen und zu prüfen. Das postfaktische Zeitalter bringt seine eigenen Verschwörungstheorien hervor und man scheint nichts dagegen machen zu können. Donald Trump hat noch bevor er in den Wahlkampf selber eingetreten ist, diese berühmte Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt, dass Barack Obama eigentlich in Indonesien geboren sei und damit kein Amerikaner und damit kein Präsident hätte werden dürfen. Diese Theorie ist jahrelang in Amerika zirkuliert und es ist praktisch unmöglich gewesen, diese haltlose Behauptung irgendwie Lügen zu straffen. Barack Obama hat sein Geburtszertifikat ins Internet gestellt. Es hörte trotzdem nicht auf. Das ist, glaube ich, ein Zustand von Verschwörungstheorie, mit dem wir heute arbeiten müssen, nämlich dass einfach nur noch Behauptungen aufgestellt werden. Das ist dieses berühmte Wort postfaktisch. Und postfaktisch bedeutet einfach, wir haben fast keine Möglichkeit mehr zwischen bloßen Behauptungen, bloßem Bullshitting und tatsächlichen Wahrheiten zu unterscheiden. Eva Horn betrachtet die Welt nach rationalen Gesichtspunkten. Dass es kleinere und größere Verschwörungen tatsächlich gibt, bestreitet sie nicht. Nur die große, alles erklärende Superverschwörung, die hält sie für einen Mythos. Die Welt funktioniere so nicht. Es gibt große Zonen der Wirklichkeit, die uns entzogen sind. Das würde ich überhaupt nicht leugnen. Es gibt sehr, sehr viele Dimensionen von Politik. Das weiß man schon auf der regionalen Ebene, die in Hinterzimmern stattfinden. Das würde ich nicht leugnen, aber ich würde leugnen, dass die Welt so gut geordnet ist, wie sie Verschwörungstheoretiker gerne haben wollen. Es ist sehr viel Chaos, es gibt viele innovative Ereignisse, mit denen niemand gerechnet hat. Das Aufkommen von Facebook, Social Media, das waren Dinge, die in der Luft lagen, aber das sind keine Ergebnisse von Absprachen und Verschwörungen, die jetzt aber unsere Wirklichkeit und unsere Kommunikationsweisen massiv verändert haben. Mein Argument wäre zu sagen, the world is messy, die Welt ist unordentlich und nicht so klar strukturiert, dass es einerseits Gruppen gibt, die alles tun können und andererseits die große Masse der Ausgeschlossenen und Uninformierten. Begegnung 7. Andreas Popp und Eva Herrmann oder die Wahrheit über das Zinssystem. In einem Hotel am Hamburger Flughafen treffe ich den Zinskritiker Andreas Popp und seine Lebensgefährtin, die frühere ARD-Tagesschausprecherin Eva Herrmann. Andreas Popp ist einer der Superstars der Szene, ein Guru. Er betreibt ein Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik, die sogenannte Wissensmanufaktur. In Roland Thüringers Fernseh-Talkshow auf Puls 4 ist er ebenso aufgetreten wie auf dem sogenannten Wissenskongress der AfD. Er sei weder links noch rechts, behauptet Andreas Popp von sich, und ein Verschwörungstheoretiker sei er schon gleich gar nicht. In seinem Buch »Das Matrix-Syndrom« stellt der sportlich wirkende Mitfünfziger allerdings Hypothesen auf, die eindeutig ins Verschwörungstheoretische gehen. »Wir alle würden«, schreibt Popp, »von einigen wenigen Mächtigen gesteuert, ohne es zu merken. Die Mainstream-Medien gaukelten uns eine Welt vor, die so nicht existiere. Der menschengemachte Klimawandel sei eine Chimäre, die Einsteinsche Relativitätstheorie längst widerlegt und der militärische Einsatz von Chemtrails sei ein Faktum. In der persönlichen Begegnung wirkt Andreas Popp charmant und kultiviert, ein alerter Typ, der schnell und leidenschaftlich spricht. Als er mir das Weltfinanzsystem erklärt, kann ich ihm inhaltlich allerdings nicht so recht folgen. Das Entscheidende erst einmal, dass man den Menschen im Vorfeld aberziehen musste, das Finanzsystem überhaupt zu verstehen. Durch eine völlige Verkopfung, durch eine Überzüchtung des Verstandes sind wir nicht mehr in der Lage, intuitiv die Dinge zu bewerten. Sonst würden wir längst erkennen, wie ein permanenter Umverteilungsprozess stattfindet, der uns dann immer wieder suggeriert wird von den offiziellen Medienanstalten, die dann sagen, man ist völlig überrascht, dass man wieder feststellen musste, dass also immer weniger, immer reicher werden und immer mehr, immer ärmer werden. Und das hängt natürlich mit einem Vermögenstransfer, der erarbeitet werden muss, ab, der letztendlich in unserem Finanzsystem durch das Finanzsystem manifestiert wurde, durch das Zinssystem manifestiert wurde. Und dieser Vermögensumlauf, dieser Vermögensverteilungsprozess, der wird eben halt von vielen gar nicht verstanden. Andreas Popp findet den westlichen Kapitalismus nicht gut. So viel habe ich herausgehört. Aber was genau er meint, erschließt sich mir noch nicht so recht. Seine Lebensgefährtin Eva Herrmann kann da helfen. Sie erklärt, was genau Andreas Popp und die Leute von der Wissensmanufaktur kritisieren. Wenige Wohlhabende bzw. mega Reiche erhalten immer noch mehr Geld und immer mehr Menschen, die Völker verarmen. Jetzt verstehe ich. Da haben Andreas Popp und Eva Herrmann schon recht, denke ich mir. Joseph Stiglitz und die Leute von ATTAC würden das nicht anders formulieren. Popp und Herrmann wirken sympathisch, rhetorisch gewandt, open-minded. Wie wir uns da gegenüber sitzen, könnte ich fast vergessen, dass die beiden immer wieder im deutschsprachigen Programm des Putin-Senders Russia Today auftreten, um sich kritisch mit den Machenschaften etwa der deutschen Lügenpresse auseinanderzusetzen. Wenn man diesen eloquenten Menschen zuhört und nicht genau darauf achtet, was sie sagen, würde man nicht auf die Idee kommen, dass es letztlich rechtsradikale Theorien sind, die die beiden da von sich geben. Eva Herrmann zum Beispiel ist fest davon überzeugt, dass der US-amerikanische Finanzinvestor George Soros, ein Ungar jüdischer Herkunft, maßgeblich daran beteiligt sei, Millionen von Migranten nach Europa zu lenken. Nun, es ist ja überhaupt kein Geheimnis, dass es zum Beispiel große Stiftungen gibt von George Soros, die Open Society Foundation, die wiederum viele Vereine, Gruppierungen, sogenannte Menschenrechtsorganisationen finanziert, um eben diese ganzen Wege auch möglich zu machen. Also es sind Interessensvertreter dahinter, aber das ist letztes Jahr vielleicht noch als Verschwörungstheorie durchgegangen und heute ist es überall nachlesbar. Eva Herrmann zweifelt auch daran, dass 19 Al-Qaida-Terroristen allein den Terroranschlag auf das World Trade Center in New York durchgeführt haben. Ich weiß, dass es viele ernstzunehmende Wissenschaftler gibt, die große Zweifel an der öffentlichen These haben. Ich denke, es ist für jedermann ratsam, sich selbst sein Urteil zu bilden, indem er sich selber auf die Suche macht, im Internet nachschaut und sich auch mal Berichte von Physikern, von Statikern anschaut, die dieses Ereignis aus ihrer Sicht wissenschaftlich bewerten. Ich stelle mal eine Frage. Es gibt zwei Flugzeuge, die in zwei Tower geflogen sind und drei Gebäude sind zusammengestürzt. Zwei Flugzeuge, drei Gebäude. Ich frage mich, wie man das macht. Die Verschwörungstheorie des Verschwörungstheoretiker George W. Bush in diesem Fall, ist ja eine Verschwörungstheorie und die hat er ja als Theoretiker aufgestellt, die glaube ich einfach nicht. Andreas Popp ist ein interessanter Mensch. Er hat Charisma, er hat Kutzpe und er hat Charme. Auf mich wirkt er wie eine Mischung aus Salonlöwe und Küchengeräteverkäufer. Man kann verstehen, dass Popp so viele Fans hat, nicht nur im Internet. Wenn man die wahren Täter von 9-11 finden möchte, meint er, müsse man sich eine ganz bestimmte Frage stellen. Cui bono, wem nutzt es? Und wem nutzt es? Offensichtlich nutzt es vor allem dem Finanzsystem, weil die Rüstungsgeschäfte laufen. Ich sag mal, früher hat beispielsweise die US-Administration und die NATO das verteidigt, was sie hatten. Heute verteidigen sie, was sie gern hätten. Indem sie beispielsweise in anderen Ländern als Kriegs- und Angriffsmaschinerie fungieren und nicht mehr als tatsächliche Abwehr. Begegnung 8. Julia Silberberger oder was Sie schon immer über die flache Erde-Theorie wissen wollten. Ja, ich denke absolut, dass Verschwörungstheorien auch sektenähnliche Strukturen haben, für Menschen ein Religionsersatz sind. In einer Berliner Wohnung sitzt mir Julia Silberberger gegenüber. Die junge Frau, Repräsentantin der sogenannten Skeptikerbewegung, hat selbst Sektenerfahrung, wie sie sagt. Ihre alleinerziehende Mutter war Zeugin Jehovas. Sie hat Julia als Kind in die religiös-totalitäre Welt dieser Glaubensgemeinschaft hineingezwungen. Verschwörungstheorien funktionieren ganz ähnlich wie Sekten, sagt Julia Silberberger. Wenn jemand stark gebeutelt ist vom Leben, wendet er sich vielleicht Gott zu. Wenn er an Gott kein Interesse hat, dann wendet er sich vielleicht Verschwörungstheorien zu oder irgendeiner esoterischen Geschichte oder irgendetwas, was ihm halt eben Sinn und Halt gibt und ihm jetzt nochmal diese schwere Situation, in der er ist, nochmal ein bisschen erleichtert. Nehmen wir jetzt als Beispiel, jemand ist schwer erkrankt, die evidenzbasierte Medizin kann nicht weiterhelfen oder er hat es vielleicht auch gar nicht erst versucht oder hat nicht richtig angeschlagen, kurzum, er ist enttäuscht und sucht dann im Internet nach irgendwelchen Gruppen, die ihm im medizinischen Bereich weiterhelfen und kommt da sehr schnell zur Big Pharma-Verschwörungstheorie, dass die Pharmaindustrie uns ja krank machen will, dass die Heilung gar nicht gewünscht war und so weiter und so fort. Und nicht nur, dass ihm dann irgendwelche kruden alternativen Methoden angeboten werden, die ihn vielleicht noch im Zweifelsfall mehr schädigen, als dass sie überhaupt irgendwas tun, wird dann noch der Grundstein gelegt für die Verschwörungstheorie dahinter, dass die Eliten alles steuern und dass wir krank gemacht werden. Und wenn er sich fragt, warum das so ist, dann wird ihm wieder was Neues präsentiert. Dass wir ja zum Beispiel, sagen wir mal, von Echsenmenschen regiert werden. Nicht jeder glaubt das, aber vielen reicht halt eben auch schon die Aussage aus, dass die Eliten uns regieren, dass da eine neue Weltregierung dahinter steht. Und ganz, ganz oft waren es natürlich die Juden. Ganz oft lese ich das im Internet, dass die Juden wieder schuld sind. Julia Silberberger engagiert sich gegen Verschwörungstheorien. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin einer Organisation namens Der Goldene Aluhut, die jedes Jahr Preise für die verrücktesten Verschwörungstheorien vergibt. In ihrer Arbeit hatte Silberberger immer wieder auch mit Anhängern der Theorie von der flachen Erde zu tun. Tatsache ist, die Erde ist flach und bewegungslos. Das ist alles. Und das ist die Enthüllung, die letztendlich das System brechen wird. Dir wurde seit frühester Kindheit erzählt, dass du auf einer Kugel lebst, dass die NASA Menschen auf den Mond geschickt hat. Nichts könnte jedoch ferner von der Wahrheit sein. Die Wahrheit ist einfach und leicht beweisbar. Du kannst selbst sehen, dass der Horizont stets flach ist. Das ist die Wahrheit. Sie ist durch viele wissenschaftliche Experimente längst bewiesen, sogar in den von Fachleuten geprüften Zeitschriften der Eliten, von denen ihr Zweifler stellt. ständig redet, stand damals, dass die Erde eine bewegungslose Fläche ist. Der Grund, warum du bisher noch nichts darüber gehört hast, ist, weil die Medien von genau den Leuten kontrolliert werden, die diese Verschwörung erst schufen. Die moderne Flache-Erde-Theorie geht noch ein paar Jahre zurück, knapp 150 Jahre, auf Kreationisten. Kreationistische Vereinigung hat gesagt, so die Erde ist jetzt flach und hat die Flat Earth Society gegründet. Die ist dann irgendwann eingeschlafen, wurde Ende der 1990er Jahre, schätze ich, denke ich, müsste ich lügen, wieder ins Leben gerufen und hat dann Zulauf bekommen, eben durch das Internet, durch die Popularität des Internets, dass Leute diese Theorie gefunden haben und sich gefragt haben, halt, Moment, kann denn das sein? Ist die Erde wirklich flach? Haben die uns alle belogen? Die legen mir hier sogar Beweise vor. Stimmt, das hört sich alles logisch an und zack, kann es passieren, bist du drin gefangen. Wenn einmal die Wahrheit unserer flachen Erde bekannt ist, kommt auch die Wahrheit über diese wenigen elitären Familien und Gesellschaften heraus, die uns hunderte Jahre diese wichtigste und grundlegendste Wirklichkeit vorenthielten. Wenn einmal die Wahrheit der flachen Erde bekannt ist, dann kommt im Grunde auch jede andere wichtige Wahrheit heraus, denn diese Mutter aller Verschwörungen hütet buchstäblich alle anderen Verschwörungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch nicht verstehe, was die Eliten davon hätten, uns zu erzählen, dass unser Planet eine andere Form hat. Dann hätte er halt eine andere Form. Ja, dann würde uns das auch nicht weiter tangieren. Das würden wir so zur Kenntnis nehmen. Verschwörungstheoretiker behaupten aber eben, dass wenn man den Leuten erzählen kann, die Erde sei rund, obwohl sie flach ist, dann kannst du ihnen alles erzählen. Und das ist dann natürlich wieder ein Instrument der Machtausübung, einfach um Lügen zu erzählen und Lügen aufrechtzuerhalten. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, dass Michelle Obama ein Mann ist. Das frage ich mich auch, was das für einen Mehrwert für die Eliten hätte, uns zu erzählen oder zu vertuschen, dass Michelle Obama ein Mann wäre. Das wäre für die Politik doch vollkommen egal. Julia Silberberger liegen vor allem die Kinder von Verschwörungstheoretikern am Herzen. Viele Kinder seien den wahnhaften Ideen ihrer Eltern wehrlos ausgeliefert, weiß sie. Da sind durchaus Kinder, die schon Angst haben, richtig Angst haben vor Contentstreifen am Himmel, weil die Eltern erzählen, das sind Chemtrails, die machen uns krank und machen uns kaputt. Ich kenne auch ein Video von einer Friedensmahnwache, wo ein kleines Mädchen, die muss so 8, 7, 9 Jahre alt gewesen sein, gesprochen hat, die Regierung möge bitte aufhören, uns zu vergiften und krank zu machen. Und Kinder werden von Verschwörungstheoretikern auch ganz klar instrumentalisiert, auf die Tränendrüse zu drücken und zu sagen, bitte, ich möchte nicht sterben, weil das klingelt bei den Leuten in den Ohren, wenn Kinder sagen, sie möchten nicht sterben. Was das für das Kind bedeutet, das kann ich aus eigener Erfahrung natürlich ganz bitterlich beurteilen. Da wird Angst geschürt, die Kinder kriegen Albträume. Sie glauben das natürlich auch, was ihre Eltern ihnen erzählen. Sie tragen das weiter, sie tragen das zu ihren Mitschülern und sie tragen das auch in die Schulen. Mich haben auch schon Lehrer angeschrieben, die haben gesagt, Mensch, wir nehmen hier gerade in der 3. Klasse hier den Wasserkreislauf durch und dann erzählt die Kleine mir, dass das keine Kondensstreifen sind, sondern Chemtrails. Und das ist erschütternd. Ich finde es überaus erschütternd, wenn Kinder im Unterricht schon Verschwörungstheorien verbreiten, weil sie von ihren Eltern da indoktriniert werden und das darf absolut nicht sein. Begegnung 9. Michael Knapp oder Follow the Money. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich keine Denkverbote auferlegen lässt. Und das war für mich immer, gerade wenn ein Denkverbot auferlegen lässt, also darüber darf man nicht nachfragen oder das ist einfach so, weil das war schon immer so. Genau solche Dinge haben mich dann eigentlich immer angespannt. Michael Knapp, Jahrgang 1978, besucht mich im Wiener Funkhaus. Als Schüler sei ihm eine Broschüre Jan van Helsings in die Hände gefallen, erzählt er mir, ein paar zusammengeheftete Zettel. Nachdem er die gelesen habe, sei er nach und nach zum Anhänger alternativer Wissensmodelle geworden. Jan van Helsing, lese ich auf Wikipedia nach, hat eine Reihe geschichtsrevisionistischer Bücher geschrieben. Der deutsche Verfassungsschutz bezeichnet den gebürtigen Franken, der in Wirklichkeit Jan Udo Holey heißt, als rechtsextremen Esoteriker. Unter anderem behauptet dieser Mann, der jüdisch-freimaurerische Geheimorden der Illuminaten strebe die Weltherrschaft an. Außerdem wäre der deutsche Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl in Wirklichkeit Jude und hätte ursprünglich Kohn geheißen. Michael Knapp sagt, er teile nicht alle Einschätzungen van Helsings, aber die eine, wichtige, die teile er schon. Eine kleine, mächtige Finanzelite steuere die Welt. Knapps Meinung nach ist das eine unumstößliche Wahrheit. Also ich glaube, das sind, soweit ich das sagen kann, von meinem eigenen Informationsstand selbst erarbeiteten, wird sich das wahrscheinlich um 300, 400, 500 Personen oder Personengruppen handeln. Ja? Ob das jetzt der mit dem oder dem Namen ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Ja? Also wenn man sich mit dem beschäftigt, dann merkt man vor allem, dass die Geheimhaltung von diesem ganzen Wissen sehr, sehr wichtig ist und sehr in den Vordergrund gestellt wird. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine Verschwörung, dann wäre es ja eine schlechte Verschwörung, wenn ich die als Laie quasi knacken könnte und Ihnen da einfach sagen könnte, schauen Sie, ich habe eine Liste, da ist der und der dabei. Michael Knapp, ein ausnehmend netter Mensch, wie alle, die ich im Zuge meiner Recherchen getroffen habe, glaubt selbstredend auch an Chemtrails. Ich glaube, dass es gemacht wird, von wem, wer auch immer. Ich habe mal angerufen bei der österreichischen Luftraumüberwachung, mit einem sehr netten Offizier gesprochen. Ich habe das Gespräch sogar aufgezeichnet, weil mir das ja sonst keiner glaubt. Und der hat gemeint, er weiß, was ich meine. Er hat selber aus dem Freundesbekanntenkreis darauf hingewiesen worden, hat selbst im Internet recherchiert. Dann heißt es natürlich immer, ja, das kommt aus dem Internet. Ja, woher sonst? Man kann sonst nirgends über diese Themen recherchieren, gibt es keine Vorlesungen auf der Uni. Und er hat meinen Beobachtungen zugestimmt. Er hat mir nur sagen können, es gibt keine Luftraumverletzung. Das heißt, wenn das gemacht wird, ist meine Schlussfolgerung, dann wird es mit Erlaubnis gemacht. Wie seine Freundinnen und Freunde aus der Szene misstraut auch Michael Knapp den politischen Eliten. Den Mainstream-Medien und der offiziellen Wissenschaft misstraut er ohnehin. Man braucht nicht für alles Experten. Heutzutage kann man in allem Experte werden innerhalb von 2 Wochen. Wenn man sich zum Internet setzt und akribisch liest und schaut, dann wird man relativ umfangreiches Wissen in 2-3 Wochen zusammentragen können. Die Sachen sind einfach. Es ist nicht alles so kompliziert, wie wir gern das möchten. Es gäbe sie, die geheimen Drahtzieher, die die Welt regierten. Davon ist Michael Knapp felsenfest überzeugt. Als Verschwörungstheoretiker will er sich dennoch nicht abstempeln lassen. Der Verschwörungstheorienvorwurf sei ein Totschlagargument. Ich habe mir zum Vorsatz gemacht, ich diskutiere auch nicht mehr mit Leuten, die davon gar nichts wissen oder die mit einem Totschlagargument kommen, weil das sinnlos ist. Da ärgere ich mich nur. Da ist besser zu sagen, ach, gibt es da noch Kuchen am Buffet? Und über irgendwas, übers Wetter zu reden, als dann in das reingehen, weil das kostet mir selber nur Energie. Und das ist einfach nicht wert, weil meine Aufgabe ist es ja auch nicht, die Menschen zu überzeugen. Hat Michael Knapp mich überzeugt? Eigentlich nicht. An manchen von dem, was er und seine Gesinnungsgenossen so behaupten, ist schon was dran. Dass das Big Business und die große Politik das Schicksal der Welt bestimmen, kein vernünftiger Mensch wird dem widersprechen. Aber letztlich habe ich doch eine Abneigung gegen geschlossene Weltbilder, schon gar, wenn sie einen deutlich antisemitischen Ugu haben. Ich halte es da mehr mit Tucholsky. Wie hat der einmal gesagt? Ich glaube jedem, der die Wahrheit sucht. Ich glaube keinem, der sie gefunden hat. Die große Verschwörung. Warum so viele Menschen an Chemtrails, die geheime Macht der Illuminaten und die Ermordung Jörg Haiders glauben. Eine Recherche in 9 Begegnungen. Von Günter Keindelsdorfer. Tontechnik Anna Kunzio. Redaktion Elisabeth Stratka. Eine Produktion der Feature-Abteilung des ORF 2017.